नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। So, heute ist der letzte Vortrag, dass ich hier in diesem Retreat habe. Ich bin sehr froh, dass dieser Retreat ist so gut gelaufen. Alle haben sich Mühe gegeben. Alle, ich hoffe, sind inspiriert, dass sie weiter üben. Und natürlich, Übung macht den Meister. Man, ohne Üben, natürlich auch wenn man sehr talentiert ist, ohne Üben geht es natürlich nicht. Sogar die Talentiertesten sind zur Klarheit gekommen durch die Übung. Und jetzt bleibt nur übrig, natürlich, wir haben nur die wesentlichen Sachen gesagt. Sie können dann weiter nachlesen, indem Sie jetzt die Grundlagen schon bekommen haben. Jetzt, was übrig bleibt, ist dann eigentlich diese Betrachtung des Geistes, dass wir von verschiedenen Aspekten behandelt haben. Jetzt behandeln wir es mit dem Aspekt von Meditation über Einatmen und Ausatmen. Und diese Betrachtung des Geistes ist genauso wie Betrachtung des Körpers und der Empfindungen mit vier Übungen verbunden, die ich morgen aufgezählt habe. Hoffentlich erinnern Sie sich noch. Was ist die erste Übung? Citta Patisamvedi Passasi Samiti Sikhati, Chittam Patisamvedi Passasi Samiti Sikhati. Was heißt, diesen Geist empfinden ich lerne einzuatmen und auszuatmen. Jetzt bin ich gespannt, wie stellen Sie sich vor, dass Sie einatmen und ausatmen lernen mit Empfindung des Geistes. Wie wird es gemacht? Bitte, bitte sagen Sie mir. Wie meditieren Sie über den Geist? Natürlich, wir haben es schon am Anfang, wenn wir angefangen haben, haben wir schon diesen Aspekt von Satipatthana, wie es in Satipatthana erklärt wurde. Diese 16 in südliche Tradition, 20 Sorten von Geist in nördliche Tradition. Was sind es für Geiste? Mit Raga, ohne Raga, mit Zorn, ohne Zorn, mit Verblendung, ohne Verblendung, Sankhita, Vikhita, zusammengefasst, dann zerstreut, dann was noch? Verblendet, unverblendet. Das haben wir schon. Dann Sautara, Anuttara, wir haben es gelernt im Rahmen von Anupada Sutta. Es gibt noch Sautara, und je, wenn er geht in erste Versenkung, dann denkt er, es gibt noch Heha, es gibt Nisarana, es gibt Ausweg, und geht in zweite, dritte, vierte. Sautara heißt, wie hat er übersetzt? Übertrefflich und unübertrefflich. Übertrefflich und unübertrefflich, okay, warum nicht? Dann gibt es Samahita, Nicht-Samahita. Dann gibt es befreit und nicht befreit. Und dann gibt es noch diese Panita, was heißt Panita? Wie hat er übersetzt? Diese man kann es übersetzen, alles bringt zu Ausdruck Zustand von Versenkungen und Zustand ohne Versenkungen. Also der subtile und nicht subtile Geist, kann man so übersetzen. Warum nicht? Dann wir sehen, dass die, wir haben schon früher erklärt, erste Tag, dass die vier, also acht in dem vier und vier, dann stellen vor diesen Unterschied zwischen Geist mit Versenkung und ohne Versenkung und mit verschiedenen Stufen. So diese, in diese Tradition Versenkung wird sehr hoch geschätzt. Und jetzt, wie meditiert man? So, dass man mit jedem Einatmen und Ausatmen, wenn man über wenn man Anapana meditiert, mit jedem Einatmen und Ausatmen diesen Geist empfindet. Wir haben schon darüber erklärt, dass alles, was man erfährt, erfährt man durch was? Berührung. Wo Berührung ist, gibt es die Welt. Wenn keine Berührung nicht da ist, keine Welt da ist. Und die Welt, das wir erfahren, sind die fünf Aggregate. Das ist alles. Und die kommen, wenn die Berührung von Organ, Objekt und Bewusstsein, die treffen sich zusammen. Dann alles geschieht. Alles, was wir erfahren können, alles, was wir erkennen können, alles, was wir realisieren können. Wir können nur erfahren, realisieren durch Erkennen, durch Berührung. Das ist das wichtigste Prinzip, wenn wir Satipatthana verstehen möchten. Das ist das wichtigste Prinzip, das im Hintergrund steht. Und dass wir immer, immer wieder nachdenken müssen. Wenn wir in Berührung uns mit Objekt beschäftigen, wir sind bei Kaya Anupassana. Wenn wir mit Empfindung beschäftigen, wir sind bei Vedana Anupassana. Wenn wir uns in Berührung mit Geist beschäftigen, wir sind bei Chitta Anupassana. Jetzt, welche Berührung, in welchem Zustand von Berührung ist dann diese Betrachtung des Geistes am deutlichsten? Wenn man in Samadhi ist, was ist Zustand von Versenkung? Ja, das schon, aber was geschieht mit dem Objekt und was geschieht mit dem Geist? Objekt und Geist bleiben selber. Das ist Versenkung dann. Das muss man sehr klar erkennen. Wenn Sie Versenkung haben, sind Sie fixiert in dem Objekt. Ja? Wenn man fixiert ist in dem Objekt, man hat den Eindruck, dass das Objekt bleibt immer dasselbe und Geist, das dieses Objekt erfahrt, ist immer dasselbe. Deswegen Versenkung ist das, kann man in Versenkung selbst den Geist betrachten? Der Geist ändert sich nicht. Dann wie wird man Geist betrachten? Indem die verschiedenen Änderungen kommen. Er ist konzentriert, nicht konzentriert, er ist mit Verblendung, ohne Verblendung, mit Begierde, ohne Begierde. Wie wird man es wissen? Was geschieht, bevor man in Versenkung hineingeht? Haben wir gelernt von diesem Prozess des Geistes? Ich habe schon erwähnt, alles, was wir erfahren als Geist, ist ein Prozess. Geist selbst ist ein Prozess. Das, was nicht mit Prozess verbunden ist, streng gesagt, ist nicht Vijnana im Sinne von Unterscheidung. Vijnana heißt Unterscheidung. Unterscheidung ist ein Prozess. Also wir haben gesagt, wenn wir denken, es ist nicht ein Ich, das denkt, aber es ist Prozess von Denken. In diesem Prozess gibt es kein Ich. Wenn man ein Ich da sieht, das heißt, dass man nicht versteht diesen Prozess. Dann in allen buddhistischen Traditionen wird erklärt, dieser Geist ist ein Prozess. Je nachdem, wie man über den Geist meditiert, sieht man die Prozesse anderes. In Theravada, was ist Geistesprozess? Wie heißt man Geistesprozess? Straße des Geistes. Nicht wahr? Chittaviti. Und diese Straße des Geistes wird anderes, wenn man durch die fünf Sinnen und Geistobjekt wahrnimmt oder wenn man direkt mit dem Geistobjekt wahrnimmt. Jetzt, was ist? Theravada behauptet, genauso so wie die alle Traditionen, die den Weg von Arahat erklären, die behaupten, dass dieses Objekt draußen ist da. Und der Geist ist auch da. Objekt, in dem Objekt ist draußen, man muss ihn in Geist hineinnehmen, nicht wahr? So, wenn wir zum Beispiel mit dem Auge sehen, dann erst dieses Grundbewusstsein muss unterbrochen werden. Wenn Grundbewusstsein unterbrochen ist, dann dieses Objekt wird reflektiert in Sensitivität von Auge, wird von dem Geist aufgenommen, wird es untersucht, dann der Geist entscheidet über das Objekt, dann geht über das Objekt und dann geht er wieder zurück zu Grundbewusstsein. Jeder nach der Lehre von die erklärt den Weg von Arahat. Jede Zeit, wenn der Geist ändert sein Objekt, er muss in Grundbewusstsein gehen. In einem kleinen Augenblick, der Geist kann tausendmal in, oder mehr in Grundbewusstsein und wieder zu Objekt. Und deswegen, man hat den Eindruck, dass man hört und sieht gleichzeitig, aber so nach der Lehre von Theravada ist es nicht so. Man kann nicht gleichzeitig hören und sehen. In dem Sinne, dass wenn man so sieht, warum sieht man so? Weil man sich auf Aufmerksamkeit richtet. Aufmerksamkeit kann gehen nur zu einem Objekt, nicht wahr? Nicht zu zwei, drei, vier, fünf Objekten gleichzeitig. Das ist logisch. So, wenn der Geist, wir haben schon erklärt, wenn der Geist sich an die fünf Sinnen orientiert, dann ist es zerstreuter Geist, von sich Affengeist. Weil diese, je nachdem, was für Impact kommt an die Sinnen, dann der Geist dann läuft zu dem Impact. Hm? Wenn es Farbe ist, dann läuft er zu Farbe. Wenn es Geräusch ist, läuft er zu Geräusch. Das ist Affegeist, unruhiger Geist. Hm? Wenn man meditiert, sieht man das. Wenn man nicht meditiert, sieht man das eben nicht. Hm? Jetzt, wenn Objekt ist Geistesbewusstsein-Objekt, dann man braucht nicht das Objekt mit durch Auge sehen und akzeptieren. Objekt kommt von innen, nicht wahr? Dann diese fällt weg, dieser Prozess von Reflexion in Sensitivität von Auge, Rezeption, Untersuchung, entscheiden, das fällt weg. Dann nur wird dann Grundbewusstsein unterbrochen und kommt das Objekt. Und dann Bewusstsein, nachdem es durch das Objekt gegangen ist, dieser Prozess heißt Javana, was heißt, wir haben in Sariputta, in unserer Sutta, gelernt, dass Sariputra besitzt Javana Panya. Was heißt Javana Panya? Rasend schnelle Weisheit. Weil er kann sehen diese Prozesse, indem er es sieht, sobald Tendenz zu Befleckung da ist, er kann gleich Beseitigung im nächsten Moment. Er wartet nicht auf zweite oder dritte oder vierte Straße des Geistes. In derselben Straße er kann es beseitigen. Wie dann wird man bewusst von diesen Straßen der Bewusstsein? Indem man in Versenkung erst diese Straße von Bewusstsein untersucht hat. Bevor man in Versenkung geht, es gibt besondere Straße von Bewusstsein. Diese Javana normalerweise hat 7 Momente, jetzt nur 5 Momente. Oder 4 Momente sogar, wenn man an Versenkung schon gewohnt ist. Das heißt, kommt Parikama, Anuloma, Upachara, Gotrabhu, dann geht man in Versenkung. Und das soll der Meditierende erleben auch. Wenn er trainiert in Samadhi, er trainiert dann, dass er auch sieht, wie er in Samadhi hineingeht und wie er aus Samadhi herausgeht. Wenn er in Samadhi hineingeht, er geht durch diese Straße, er vorbereitet, dann er passt sich auf dieses neue Gebiet. Und dann springt er hinein. Visuddhimagga erklärt so, wenn, als ob man über Fluss springt, über Bach springt, man hält sich an diese Seile und dann springt zur anderen Seite. Genauso erst muss ich anpassen, dann, wenn er springt an andere Seite, er noch hat Tendenz zu laufen, er muss erst dann stehen, diese Gotrabhu ist, dann er ändert den Zustand, von Zustand von Kama zu Zustand von erste Versenkung zu zweite Versenkung, dritte Versenkung. Dieser vorbereitende Moment ist der Moment, wo dann man den Geist untersuchen soll. Das ist, so man kann sagen, so wie angrenzende Sammlung. Dieser Moment heißt Samantaka. Es ist nicht Sammlung, bevor man von einer Ebene des Geistes geht in andere Ebene des Geistes, muss man diese Samantaka, diese vorbereitende Stadium durchgehen. Sonst wie kann er sonst eine Ebene des Geistes ändern zu anderer Ebene? Es ist nicht möglich. Der Geist muss sich anpassen. Also wenn man sieht, wenn man übt, ich atme ein und atme aus, empfinde den Geist, dann er geht in diese vorbereitende Stadium von Jhana und in diesem Stadium er sieht die Geister, die erstehen. Weil in Jhana selbst, er kann nicht sehen, im Jhana selbst, er ist fixiert. Aber da er ist noch nicht fixiert, aber seine Konzentration ist schon in dem Stadium von in Jhana hineinzugehen, aber er ist noch nicht da. In diesem Stadium dann er untersucht den Geist. Und indem er konzentriert ist, besonders wenn Sie mit Atmen arbeiten, mit dem ganzen Körper, dann sehen Sie sozusagen sehr, sehr klar, was für Geist da kommt. Jetzt, was ist, wir reden nicht lieber über zu viel über Yogacara, aber trotzdem, wenn Sie davon etwas wissen, es wird von Vorteil sein, indem man nicht haftet an eine Methode, aber sieht, dass es auch andere. Nach der Yogacara-Tradition, Geist ist auch ein Prozess, aber zwei, drei, vier verschiedene Geister oder Gefühle können existieren gleichzeitig. Warum Yogacara so behauptet? Wir haben schon erklärt. Weil alles in einem Geist. Weil die Indrias, die Fakultäten sind gewurzelt in dem Geist. Und genauso auch die Objekte, die wir durch die Fakultäten sehen. Die Farben, die Geräusche. Ohne diese Wurzelung im Geist, wir können keine Geräusche hören, keine Farben sehen, nicht wahr? Wenn man dann die Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper richtet, in Einatmung und Ausatmung, wird es sehr, sehr klar. So, alle Indrias und Geist, sie formen Einheit. Jetzt in dieser Einheit entstehen die Prozesse. Die Augebewusstsein und Farbebewusstsein in der Tat sind nicht getrennt. Die formen Einheit. Nur in konventioneller Realität sind die verschiedenen Sorten des Geistes getrennt. Aber in der Tat, Geist ist nur ein Geist. Und das ist zu erfahren. Weil wir das nicht sehen, wir denken, dass dieses Objekt ist draußen. Warum wir denken, das Objekt ist draußen? Denken, dass wir ich bin. Weil wir das Objekt nennen und dadurch wir schaffen eine ein Eindruck von einer Realität, das separat ist, das getrennt ist. Aber in der Tat ist nicht getrennt. Der unterscheidende Geist trennt das. Dann wie wird man diese Einheit der Realität erfahren? Indem, so die Yogacara, diese äußeren Objekte sind nur Transformation des Geistes. Also was wir eigentlich in Meditation sehen, sind nur geistige Objekte. Und diese geistigen Objekte sind sozusagen Abbildungen, Pratibimba, von dem, was wir mit den Sinnen erst erfahren haben. So, wir sind in diesen Pratibimbas, in diesen Abbildungen gefasst. Solange wir nicht die Einheit der Realität sehen, wir diese Meditation, Shamatha Vipassana, ist nur über Bilder, Abbildungen von den Sinnen. Jetzt die Sinnen können arbeiten getrennt und können auch zusammenarbeiten, indem, wenn wir meditieren, wir spüren Schmerz und gleichzeitig wir spüren Einatmen und Ausatmen. Haben wir nicht diese Erfahrung? Ist es möglich oder nicht möglich? Nein. Nein. Dann, wie arbeitet der Geist? Erst kommt Aupapatika Chitta. Aupapatika Chitta heißt, das dauert nur einen Moment. Das heißt, wo diese Indriya, die Fakultäten, Geist, und Objekt kommen zusammen. Die kommen zusammen nur in einem Moment. Sie brauchen nicht zwei Momente, drei Momente zusammenzukommen. Und in diesem Moment von Kommen, wir brauchen nicht zu nennen, nicht nötig zu nennen. Dann, was kommt? Parieshaka Chitta. Parieshaka, wir untersuchen diesen Impuls, das wir haben, entweder von Geist selbst oder von den fünf Sinnen, die eigentlich sind nichts anderes als Funktion des Geistes auch. Und was passiert dann? Dann wir entscheiden, und wie entscheiden wir? Indem, dass wir es nennen. Und dieser Prozess von Untersuchen kann lange Zeit dauern. Das heißt, Auge, Bewusstsein kann untersuchen. Inzwischen auch gibt es Aupapatika Chitta, wir hören Geräusche, wir spüren Schmerz im Körper oder wir Wohlgefühl mit dem Geist, in dem wir meditieren. Alle diese Sachen spüren wir zusammen. Aber einer ist in einem anderen Moment und andere ist schon in einem anderen Moment. Und einer ist mit angenehmen Gefühl verbunden, andere ist mit unangenehmen Gefühl verbunden. Und das alles passiert zusammen. Deswegen man kann auch Yogacara nach, man kann viele Gefühle zusammen haben. Warum nicht? Ist das nicht unsere Erfahrung? Trotzdem, dieser Geistesprozess ist da. Mit einem Bewusstsein, wir gehen durch das Objekt, wir es nennen, wenn nachdem wir es genannt haben, es wird entweder der heilsame oder unheilsame Prozess des Geistes da sein und dann der Geist wieder lässt dann Nishyanda, diese hinein fließt hinein in Grundbewusstsein. Das heißt Nishyanda. Erst kommt heilsame oder unheilsame Bewusstsein, dann kommt dieser Hineinfluss, die karmische Wirkung von diesem Bewusstsein. Aber karmische Wirkung wird nur klar, nachdem wir Objekt genannt haben und es über das Objekt entschieden haben. Was für Objekt ist es, angenehm, unangenehm? Ich mag das nicht, nicht wahr? Also in einem Prozess, wir gehen durch Entscheidung und durch heilsame und unheilsame Prozess. In andere Prozess, was wir durch Ohren erfahren, zum Beispiel diese Geräusche draußen, wir gehen nicht bis zu Entscheidung und wir nennen das nicht. Trotzdem, wir spüren angenehm, unangenehm oder nicht. So, dann alle diese Geistesprozesse können zusammen, so wie Wellen im Ozean. Der Geist ist wie Ozean. Der Buddha nennt auch Geist Ozean. In Samyutta Nikaya gibt es Ozean Sutta, das ich am liebsten immer lese und zitiere. Der Buddha sagt, der Mensch, ihr Mönche, hat sechs Ozeane. In der Tat, sechs Ozeane sind ein Ozean. Welche sechs Ozeane? In sechs Sinnen. Dann, wenn er in Ozean der Auge, wenn er tolerieren kann, die Wellen in Gestalt von Farben, er kann diese Ozean überqueren. Genauso mit Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist. Wenn er in diesem Ozean des Geistes, alle Ozeane fließen zusammen, wenn sie über die Elemente meditieren, dann sie werden sehen, man kann diese Kalapas riechen, man braucht nicht immer Nase zu gehen, gerade mit dem Geist kann man riechen, gerade mit dem Geist kann man sehen, die Farbe von den Kalapas. Sehr wunderbare Sache. Man braucht nicht unbedingt durch diese Sensitivität der Auge zu gehen, um Farbe zu sehen. Das wir erleben auch im Traum, wir sehen Farben auch ab und zu, nicht wahr? Und wir sehen es nicht mit Auge. Genauso, wenn man der Körper ist zerplatzt in Kalapas, dann man untersucht die Kalapas, man sieht, kann sehen die Farbe durch die Auge, Sensitivität von Auge. Und man kann es genau erfahren, direkt mit dem Geist. Diese Erfahrung ist sehr wichtig für Verständnis von Yogacara. Die Objekte machen Eindruck, draußen zu sein, aber in der Tat, sie sind nicht draußen. So mindestens die Yogacara behauptet, aber das ist Erfahrung. Welche Erfahrung? Die fünf Sinnen, wir haben damit eine gefangen. Die fünf Sinnen sind Affengeister von in Natur. Alle Objekte der Konzentration und der Weisheit sind Geistesobjekte, weil nur bei Geistesobjekt der Geist bleibt stehen. Ist das nicht unsere Erfahrung? Thank you. jetzt, in, wenn man Samadhi oder Vipassana übt, der Geist dann, er zieht sich nach innen, nicht wahr? Er zieht sich nach innen und dann, er kann erfahren, wenn man meditiert über den Atmen, besonders ganze Körper atmen, dann man, was erfährt man? Diese, alle Objekte kommen aus dem Geiste, nicht wahr? Man kann machen sehr klare Erfahrungen von diesen. Auch diese Körperobjekte, sogar wenn die Konzentration gut ist, wenn man Geräusche hört und so weiter, hat man unbedingt Eindruck, dass es von draußen ist. Man macht in Konzentration, tiefe Konzentration, man macht nicht diese Unterscheidung. Diese, wir haben schon gesagt, die drei Körper, die gehen zusammen. Körper von Geist, Körper von Karajakaya, Körper von Einatmen und Ausatmen, die fließen zusammen. Wenn sie fließen zusammen, dann, wenn wir etwas hören, wenn wir etwas sehen, wir haben keinen klaren Ausdruck, dass draußen und innen ist verschieden. Und diese Philosophie dann ist basiert auf dieser Erfahrung, nichts anderes. So, jetzt dann, wir kennen in diese sechs Ozeane, sind in der Tat ein Ozean. Weil die sind alle, die Voraussetzung ist, dass sie eine Grundlage haben. Wenn sie nicht Grundlage haben, dann wo gibt es Kontinuität? Dann was wird geboren? Diese fünf Sinnen und Geistesbewusstsein immer kommt und hört auf, kommt und hört auf, nicht wahr? Dann wie können wir uns erinnern an etwas, was früher war und so weiter? Wer wird geboren? Wer stirbt? Das sind die Fragen, muss man erörtern. Dann im letzten, in diesem Sinne, alles in höchsten Realität, dann Geist ist nur eins. Wenn wir nennen, dann unterscheiden wir. Wenn wir nicht nennen, was passiert? Haben wir wirklich Eindruck, dass die Objekte draußen sind? Dieser Eindruck kommt eben von diesem unterscheidenden Geist, das dann mit Kontinuität verbunden ist. Und woher kommt diese Kontinuität? Der sechste Sinn erscheint und vergeht, nicht wahr? Wir erinnern uns an etwas, dann wieder erinnern uns an etwas anderes. Wir sehen etwas, dann wieder sehen etwas anderes. Wir denken etwas, wieder denken etwas anderes. dann das, was hört auf und kommt wieder, es kann nicht wiedergeboren werden, nicht wahr? Wie kann es wiedergeboren werden? Es hört auf in jedem Augenblick. Auf jeden Fall, das sind die Sachen, dass man erörtern muss und nachdenken muss. Jetzt für unsere jetzt Meditation über Einatmen und Ausatmen genügt zu wissen, dass wenn man über Geist meditiert, man kann nicht in Versenkung gehen, in dem Sinne von Fixierung, aber man muss sozusagen im Zustand von Konzentration sein, sonst sieht man nicht den Geist klar. Nur im Zustand von Konzentration wird man wohl klar sehen, dieser Geist ist mit Raga, ohne Raga, mit Zorn, ohne Zorn. Wenn wir schon Zorn haben, dann ist es schon alles ist schon vorbei. Dann in diesem Zustand von sogenannte Samantaka, vorbereitende Zustand des Versenkung, dann betrachtet die Qualitäten des Geistes, die Tendenzen des Geistes. Andere Weise ist, wie Theravada erklärt, wie betrachtet man den Geist einatmen und ausatmen, indem man die Ebene des Geistes ändert. Man geht in erste Jhana, zweite Jhana, dritte Jhana, vierte Jhana und in allen diesen Zuständen und wieder zurück zu anderen Ebene von Wahrnehmung und Empfindung, dann formieren den Geist. Geist ohne Formation ist kein Geist. Und wenn man die Formationen immer ändert, ändert man auch den Geist. Und so betrachtet man auch, so wird erklärt in Theravada, dann diese zwei Erklärungen ergänzen sich, sie sind nicht sozusagen, eine ist Gegenteil von anderen. Sehr gut lassen sie sich ergänzen. Entweder geht, wenn man auch geht von einer Ebene des Geistes zu der anderen, muss man über diese vorbereitende Prozess, ohne diese vorbereitende Prozess, man kann nicht von erste zu zweite Jhana oder von Upachara Samadhi zu Apana Samadhi, man kann nicht gehen, ohne dass man diesen Prozess durchgemacht hat. Nur in nördlicher Buddhismus und südlicher Buddhismus sind andere Namen dafür. In südlicher Buddhismus heißt es Apana Chittaviti, im nördlichen Buddhismus heißt es Samantaka. Aber es ist dieselbe Erfahrung, wenn man geht von einer Ebene des Geistes zu anderen, muss man auch, da gibt es Brücke, diese Brücke muss man klar sehen. Und auf dieser Brücke stehend, man kann am besten den Geist untersuchen. Deswegen, wenn Sie sich jetzt mit Konzentration beschäftigen, wenn Konzentration wird besser, Sie sind in angrenzenden Sammlungen schon, dann Sie sehen sehr, sehr klar, wie die Tendenzen zu Unreinheiten des Geistes entstehen. Und indem Sie Konzentration haben, Sie vergehen gleich, weil Sati Sampajanya ist da, nicht wahr? Wenn man nicht Sati Sampajanya hat, dann der Geist hat sich eine Weile hat sich geärgert und dann nach einer Weile dann, ich habe mich geärgert, das ist nicht gut, das sollte ich machen. Aber da dann, das ist nicht wahre Geistesbetrachtung im Sinne von Satipatthana. Im Sinne von Satipatthana, Geistesbetrachtung ist im Zustand der Konzentration. Aber es kann nicht im Zustand der Konzentration, wenn der Geist fixiert ist, es ist im Zustand der Konzentration, bevor er sich fixiert. Also, erste Übung ist dann Citta Patisamvedi Asasi Samiti Sikati, Citta Patisamvedi Pasasi Samiti Sikati. Zweite Übung ist Pamodayam Citam Asasi Samiti Sikati, Pamodayam Citam Pasasi Samiti Sikati. Was bedeutet das? Ich erfreue meinen Geist. Ich atme ein und atme aus, meinen Geist erfreuend. Kann man so übersetzen? Diese Pamodaya, Mudita, Mudita, Freude ist von demselben Wurzel. Mudita, Pamodaya. Wann erfreuen wir den Geist? Wann brauchen wir den Geist zu erfreuen? Wann brauchen wir denn in Meditation, wenn wir uns finden, wann brauchen wir den Geist zu erfreuen? Wenn der Geist hat Tendenz zu senken, Mattheit, Trägheit, wir erfreuen ihn mit anderem Objekt, so wie für Buddhisten, wenn wir Buddhisten sind, für uns diese Buddha-Gestalt ist, meditieren wir über Buddha oder sowas, was erfreut das Herz, nicht wahr? Dann diese Tendenz für Senken und für Mattheit geht weg. Ist das nicht so? So ist die Yogacara-Erklärung. Es ist eine sehr gute Erklärung, warum nicht? Und was hat dazu Visuddhimagga zu sagen? Beide Methoden sind gut. Kein Problem. Man kann so interpretieren, auch so. Beide sind vollkommen fehlerlos. In welche Zustand hat der Geist, ist der Geist erfreut? Wenn er möglichst rein ist. Wenn er Piti hat. In welchem Zustand wird Piti sehr stabil? In erste, zweite Versenkung, nicht wahr? Dann er geht in erste und zweite Versenkung und er freut seinen Geist. Und er sieht, dass dieser erfreute Geist ist zusammengesetzt. Was zusammengesetzt, das bin ich nicht. Das gehört mir nicht. Diese Freude ist nur ein Geistesfaktor. Man darf nicht drauf anhaften. Wenn man anhaftet, dann ist es Geist mit Raga. Wenn man nicht anhaftet, dann ist es Geist ohne Raga. Wenn man anhaftet, dann ist es auch natürlich Geist mit Moha, mit Verblendung. So erfreut man den Geist durch Versenkungen, dann je nach der Situation, man kann ihn erfreuen, durch, indem man das Objekt ändert und lässt den Geist sich erfreuen, dadurch er diese Tendenz zu senken. Oder man geht in Versenkung hinein und erfreut ihn durch diese Priti. Und beide sind okay, kein Problem. Andere Perspektive, beide Perspektiven sich ergänzen. Na, dann kommt Samadaham Chittam Asasisamiti Sikati Samadaham Chittam Pasasisam. Ich versammle. Ich versammle meinen Geist, weil einatmen und weil ausatmen. Dann während der Meditation, wann braucht man den Geist zu versammeln? Nur sammeln. Sammeln. Wenn braucht man den Geist zu sammeln? Die Einspitzigkeit. Und wann braucht man Einspitzigkeit? Vertiefung. Nein. Wann in der Meditation, wenn man meditiert? In Zustand von Aufregung, in Zustand von Zerstreutheit braucht man den Geist. Einspitzigkeit des Geistes zu sammeln, nicht wahr? Na, das ist dann ein Aspekt. So wird in Yogacara erklärt. Ein anderer Aspekt, dann wie es Visuddhimagga erklärt, man sammelt den Geist, indem man in diese Stufen von Samadhi hineingeht, nicht wahr? Und man sieht, dass diese Konzentration des Geistes, Einspitzigkeit des Geistes, indem man sehr schnell ändert, die Stufen von Samadhi, man sieht, dass es nur ein Geistesfaktor ist. Geistesfaktor ist Zusammensetzung des Geistes. Man darf nicht darauf anhaften. Es ist nicht ich, das gehört mir nicht, es ist zusammengesetzt. Auch diese Einspitzigkeit des Geistes darf man nie anhaften. Das ist ein anderer Aspekt. Beide Aspekte ergänzen sich. Dann kommt Vimochayam Chittam Asasisamiti Sikati, Vimochayam Chittam Pasasisamiti Sikati. Was heißt das? Ich befreie den Geist, einatmen und lerne einatmen und ausatmen. Ich befreie den Geist und ich lerne einatmen und ausatmen. Wie befreit man den Geist und lernt gleichzeitig einatmen und ausatmen? Ja. Natürlich. Das ist Theravada-Erklärung, wo diese Jhanas besonders betont wurden. Wie man befreit den Geist von was, wenn man in erste Jhana eingeht? Wir haben das gelernt. Oder? Befreit von fünf Hindernissen. Begierde und die unheilsamen Zustände des Geistes zusammen, fünf Hindernisse, erste und die anderen, dann fünf Hindernisse. Wenn man in zweite Jhana eingeht, von was befreit man den Geist? Vitaka Vichara. Genau. Wenn in dritte, von Piti. Wenn in vierte, von Sukha. So befreit man den Geist. Nach Visuddhimagga, Kommentar, Paramatta Manjusa, Visuddhimagga selbst sagt, diese Befreiung des Geistes im Sinne von Satipatthana ist nur weltliche Befreiung. Es gibt weltliche Befreiung durch Shamatha und es gibt überweltliche Befreiung, so Theravada unterscheidet, nicht so in nördlicher Tradition, in Bodhisattva-Weg, aber in Theravada und in Agamas sehr, sehr klar getrennt. Weltliche Befreiung ist, indem man meditiert, was? Dass dieser grobe Zustand des Geistes ist mit Leiden verbunden und feinere Zustand des Geistes ist dann weg von Leiden. So empfährt man immer feinere Zustände des Geistes und man allmählich befreit den Geist von allen sozusagen Zuständen, die so mit Grobheit verbunden sind. Bis man bei Erfahrung von den feinsten, von allen feinsten Objekten, das sind nur dann überweltliche Objekte. Das ist feinste Objekt. Aber erst diese weltliche Erfahrung, weltliche Befreiung ist dadurch, dass man meditiert, diese fünf Sinne sind sehr grob. Wenn man sich darauf verlässt, nur Leiden kommt. Erste Jhana ist der sehr feine Zustand oder angrenzende Sammlung ist der feine Zustand. In diesem Zustand dann dieser Affengeist wird gezähmt. Dann man erfährt Freude, so meditiert man. Und so sieht man klar die Nachteile von grobem Zustand des Geistes, Vorteile von feinem Zustand des Geistes, das ist weltliche Befreiung. So geht man in erste Jhana. In erste Jhana meditiert man über Vitarka und Vichara als Grobheit des Geistes und Zustand ohne Vitarka und Vichara als fein. Und dann geht es weg. Und so erfährt man immer feiner und feiner Geist, indem man die Ursachen der Grobheit ein nach dem anderen erfährt. Das ist weltlicher Prozess der Befreiung. Und was ist überweltlicher Prozess der Befreiung? Meditation über die vier edlen Wahrheiten. Dadurch dann so die Agamas wird unmittelbar erfahren, Objekt der Befreiung. So Nirvana, nennen wir das Nirvana. In beiden Prozessen, die Grobheiten des Geistes werden beseitigt. Dieselbe. Warum meditieren wir Samatha? Warum meditieren wir Vipassana? Zu demselben Zweck, damit wir entfernen die Grobheiten des Geistes. Die Grobheiten des Geistes kommen von Zustand von Nicht-Konzentration und Nicht-Weisheit. Wenn Zustand der Reinheit erreicht ist, dann Zustand von Konzentration und Weisheit ist natürlicher Zustand. Dann sieht man diesen Zustand von Grobheit des Geistes als unnatürlicher Zustand. Also, wenn man über Einatmen und Ausatmen meditiert, dann worüber meditiert man? Man meditiert über Prozess von Verfeinerung von Einatmen und Ausatmen, das gleichzeitig erscheint mit Verfeinerung von Geist und Empfindungen. Und das sieht man eben, sollte man das sehr, sehr klar sehen, eben in Geistesbetrachtung. Weil Geist ohne Inhalt ist, kommt nicht zustande. Und wichtigster Inhalt sind die Wahrnehmungen und die Empfindungen, nicht wahr? Dann indem man betrachtet, dass diese Befleckungen des Geistes sind Zustände von Grobheit und reiner Geist ist Zustand von Gegenteil von Grobheit. Wie heißt Gegenteil von Grobheit? Wir haben es schon erklärt. Einheit. Prashrabdi. Pasadi. Wir können das nicht mit einem Wort übersetzen. Wir müssen es übersetzen mit mehreren Worten. Welche Worte? Entspannung und Klarheit. Und in der Theravada-Tradition, das ist Sonderheit von Theravada-Tradition, wird es mit fünf weiteren sozusagen halb unabhängigen oder unabhängigen Geistesfaktoren verbunden. Lahuta, Leichtigkeit, Mudita, Feinheit, Kamanyata, ich glaube, sie unterscheiden Geschmiedigkeit. Geschmeidigkeit. Dann Pagunyata. Pagunyata heißt Nipuna. Der Geist wird Expert in dem, was er macht. Wenn er Leichtigkeit und Klarheit hat, macht er sehr auf experte Weise alles, was er macht. Und Ujjuta, er wird direkt. Der klare Geist und entspannte Geist praktiziert keine Krummheit. Ist das nicht so? Nur der nicht konzentrierte Geist und gespannte Geist und nicht klare Geist, dann praktiziert Krummheit. Alle diese Faktoren sind dann mit dieser Basadi verbunden, mit Klarheit und Entspannung. Wenn wir Klarheit haben und Entspannung, wir fühlen uns leicht im Körper und Geist. Nicht wahr? Wir haben feines Gefühl von Körper und Geist. Wir haben direkte Erfahrung von diesen Sachen, ohne die Zickzack. Und wir können, wenn wir diese Leichtigkeit und so weiter haben, wir können den Geist anwenden an das, was wir machen, ohne Probleme, nicht wahr? Das ist Pagunyata. Wenn wir dann Sprache lernen, wir können sehr schnell lernen. Wenn wir rezitieren die Suttas, wir können sehr schnell das behalten. Wenn wir meditieren, dann gleich kommen wir zur Sammlung, wenn wir diese Tugenden haben. Die alle kommen zusammen in einem Geist. Und wenn diese Tugenden da sind, dann diese Konzentration und Weisheit kommen zur Reife. Wenn sie nicht da sind, es kommt nicht zur Reife. Alles ist verbunden. Das ist Buddhismus. Nur wir trennen es. Wir sind die Trenner. Aber in der Tat, alle diese Sachen sind zusammen. Indem sie zusammen erscheinen und alle haben andere Qualitäten, andere Eigenschaften, andere Funktionen, müssen sie unbedingt essenzlos sein. Wenn sie Essenz haben, sie können sie gleichzeitig mit so vielen verschiedenen Qualitäten erscheinen. Nicht möglich. So, dann dieser Hauptschwerpunkt in Vimochayam Chitam ist, ich befreie den Geist von den Nivaranas. Wenn ich den Geist von den Nivaranas befreit habe, Hindernisse, von den Hindernissen befreit habe, ich kann Shamatha und Vipassana meditieren. Wenn ich ihn nicht von den Hindernissen befreit habe, was für Shamatha, was für Vipassana? Ich arbeite nur mit meinen Vorurteilen, mit meinen Zuneigungen und Abneigungen. Und die sind eben die Ursachen für die Befleckungen des Geistes. Deswegen, wenn wir, wie wir erklärt haben, wenn dieser Zustand von Entspannung und Klarheit da ist, was geschieht? Unparteilichkeit des Geistes. Wenn es nicht da ist, wie kann der Geist unparteilich sein? Er ist völlig mit eigenen Abneigungen und Zuneigungen beschäftigt. Und die kommen in welchem Moment? Da haben wir Yogacara, wenn wir es nennen. Wenn wir untersuchen und wenn wir erfahren, wir brauchen es nicht zu nennen. Nur wenn wir unterscheiden, dann brauchen wir zu nennen. Wenn wir unterscheiden im Sinne, dass wir dann fortsetzen diesen Prozess von Unterscheidung. Unterscheidung brauchen wir unbedingt, sonst kommen wir nicht zu der Tier natürlich. Aber wenn ich bei dem Prozess von Unterscheidung bleibe, indem ich diese Tier genannt habe, dann werde ich denken, diese Tier ist so und so und es gefällt mir, nicht gefällt mir. Und das ist dann Kontinuität. In der Tat, in Realität, die Zeit existiert nicht. Es existiert wegen diesen Samen von diesen Unterscheidungen, die sich im Geiste sammeln. Das ist Yogacara. Aber es macht doch Sinn, die Hindernisse zu identifizieren. Also wenn ich müde bin, dass ich Klarheit mir schaffe, ich aber bin müde. Dazu braucht man nicht es zu nennen. Man kann es nennen, natürlich, aber nicht bleiben bei diesem Nennen. Wenn man denkt, diese Müdigkeit und so weiter ist nicht gut, ich bin nicht gut, dann was passiert? Die Kraft geht in die verkehrte Richtung. Natürlich, ebenso. Der Geist verliert Klarheit und Entspannung. Aber das Benennen schafft doch erstmal eine Klarheit. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, aber kann. Es kann, natürlich. Mhm. Aber wenn wir es nennen, ist es nur konventionelle Realität. Das muss man sehr klar verstehen. Wenn man das versteht, natürlich, wir brauchen, damit wir Mond sehen, wir brauchen den Finger, dass es zeigt. Aber wichtig ist Mond, nicht der Finger. Dieser Finger, wenn man sich daran verlässt, sieht man gar nichts. Ist das so oder nicht? Weil in der Tat alle unsere Erfahrungen sind Gesamtheit schon. Sie bekommen einen Eindruck, dass es eben nicht Gesamtheit ist, dass wir etwas getrennt sind, ein Objekt etwas getrennt ist, dass dieses Objekt ist gut, dieses Objekt ist schlecht, oder nicht? Und wann, in welchem Moment von Wahrnehmung wir das bekommen? Wenn wir entscheiden über das Objekt. Wenn wir nicht entscheiden, es ist noch nicht da. Wenn wir entscheiden, es kommt. Wenn wir entscheiden, dann was geschieht? Wir haben Tendenz, dieses Objekt von Entscheidung etwas draußen zu sehen und wir das Entscheiden etwas gegengesetzt, nicht wahr? Ja, und alles mit Substanz. Substanz verbunden. Und dann diesen Unterschied betrachten wir als wahr. Hm? Mhm. Man braucht alle diese Sachen nicht, das ist nicht Dogma, das ist einfach Meditationserfahrung, die sehr nützlich ist. Für die Meditation. Nützlich für was? Hä? Nützlich für die Meditation, Verständnis von der Meditation. Wenn man das als Dogma nimmt, als manche machen, dann natürlich schafft man sich wieder Probleme, weil das ist Zweck davon ist, dass man die Gesamtheit sieht und loslässt. An diese unterscheidende Geist, das eigentlich, diese Lehre nach, ist die Ursache für wahren Objekt und wahren Subjekt, die von Anfang an sind nicht da. Was ist mit Gefahr, Walter? Gefahr? Ich muss ja einschätzen, ob etwas für mich gefährlich ist oder nicht. Ich meine jetzt nicht im Säbelzahntiger wieder hinterm Baum, sondern richtig im Leben, dass ich in Situationen geraten kann, wo ich schnell einschätzen muss. Na, dazu braucht man nicht bei Nennen bleiben und nicht an Nennen anhaften. Wozu braucht man Angst? Aber für den Moment ist es dann schon ein Benennen. Es ist nicht Benennen, nicht unbedingt. Und wenn es Benennen ist, dann muss man wissen, diese Benennen und Realität ist nicht dasselbe. Das ist Yogacara. Warum ist es nicht dasselbe? Naja, indem ich es benenne, erschaffe ich ja schon ein Konzept. Erschaffe ich Konzept, ja. Natürlich. Und Konzept. Dann gucke ich nur noch aufs Konzept und erlebe nicht wieder. Was ich sehe, ist dann Vergangenheit. Mhm. Diese Triebe, die kommen aus mit vergangenen Objekten. Die kommen nicht mit jetziger Erfahrung. Wenn wir starke Anhaftung haben oder starke Zorn, es ist auf vergangene Objekt, nicht auf jetzige Objekt. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen eigentlich, es gibt auch Philosophie, so Sautrantika, sie behaupten, dass was wir eigentlich erfahren, sind nur vergangene Objekte, weil alle Objekte sind im Geist basiert. Wenn sie im Geist basiert sind, müssen sie entstehen und vergehen im gleichen Moment, so wie der Geist. Dann wenn sie entstehen und vergehen im gleichen Moment, so wie der Geist, dann wie können wir sie erfahren? Wir erfahren dann vergangene Momente. Das heißt, das Bild von diesen Objekten, das dann der Geist schafft. So kann man auch meditieren. Warum nicht? Deswegen ist es so interessant, dass man auf verschiedenen Weisen dieselben Sachen sehen kann. Und alles das ist nur konventionelle Realität. Und konventionelle Realität ist Mittel für Erfahrung von der wahren Realität. Ein Mittel kann gut in einigen Aspekten und schlecht in anderen Aspekten. Ein Mittel kann, man soll nicht denken, dass ein Mittel unbedingt besser als die anderen. Wenn man das versteht, was passiert? Naja, man probiert mal aus. Und dann kommt man schon dahin. Dann, das ist Weisheit. Buddhismus ist Philosophie der Weisheit. Es ist Weisheit, nicht unbedingt eine Religion in diesem Sinne. Es ist auch Religion, weil es Rituelle hat und so weiter. Aber vor allem, es ist Weisheit. Weisheit von was? Indem man Leiden nicht leiden möchte, muss man loslassen. Das ist ganz einfach. Aber man kann es aus so vielen verschiedenen Aspekten erklären. Alle diese Aspekte haben Vorteile, indem sie helfen, loszulassen. Das heißt nicht, dass ein ist besser als andere. Wenn man diese Yogacara richtig anwenden kann, das ist wunderbar, ist unglaublich tief. Aber wenn man es als Dogma betrachtet, dann kommen Schwierigkeiten. Genauso mit Theravada. Es ist so wunderbar und so tief. Aber wenn man an das anhaftet, als die Wahrheit, alles andere ist nicht richtig, Problem. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man vielfach von vielen Aspekten sehen kann. Dann Studium von Buddhismus erfüllt den Zweck, das ist Weisheit von Loslassen. Und vor allem Loslassen von Ansichten. Der Nagarjuna sagt, die Leerheit ist Medikament für alle Ansichten, ohne Ausnahme. Wer an Ansicht von Leerheit anhaftet, den kann man nicht heilen. Na gut, dann es gibt so viele schöne Sachen zu erzählen, aber wir erzählen ein anderes Mal, wenn wir über Dhammas reden. Also jetzt sind wir bei Beseitigung von den Hindernissen, die dann Samatha und Vipassana zu Reife bringen können. Und eben diese Betrachtung von Dhammas fängt an mit den Nivaranas. So, dann wir lassen das für jetzt und nächstes Mal wir dann beschäftigen uns mit Betrachtung von Dhammas und wir sehen, wie sich das Ganze ergänzt und wo ergänzt sich das Ganze. In Berührung selbst. In Berührung selbst alles erscheint. Körperlichkeit, Empfindung, Geist. Und diese Berührung ist zusammengesetzt. Indem es zusammengesetzt ist, muss es unbedingt substanzlos sein. Das ist der Unterschied zwischen Buddhismus und anderen Religionen. Was zusammengesetzt, muss unbedingt substanzlos sein. Und was zusammengesetzt, fängt an mit Berührung. Wenn Berührung da ist, alles erscheint. Und alles heißt 5 Aggregate, die 18 Datus, Elemente, 12 Grundlagen, Auge und Farbe und so weiter, und bedingte Entstehung, und das ist alles. Und alles das muss unbedingt zusammengesetzt sein, um zu existieren. Und existieren als zusammengesetzt ist nicht wirklich existieren. Wenn es wirklich existieren wäre, dann was würde passieren? Nichts würde sich ändern. Wenn eine Sache sich nicht ändert, nichts kann sich ändern. Sagt der Aryadeva. Wenn nur eine Sache sich nicht ändert, nichts kann sich ändern. Und jetzt rezitieren Sie Herz Sutra, es erklärt, nichts ändert sich. Sehr wichtig zu verstehen. Was sich ändert, sind unsere Tage, was immer. Aber was sich ändert, kann nur das sein, was keine Substanz hat. Na gut, dann nächste Mal wir lernen die Dhammas und da erklären wir mehr Vipassana. Aber bis wir da sind, dann bitte üben Sie Konzentration, weil Konzentration sehr wichtig ist für Verständnis von Vipassana-Prozess. Wenn man Vipassana übt ohne Konzentration, kann man lange Jahre üben. Und Objekt der Befreiung wird nicht klar. Wenn man mit Versenkung übt, dann Objekt der Befreiung kann sehr, sehr schnell klar werden. Das ist der Unterschied. Deswegen ist besser, sich Zeit nehmen, um Konzentration zu üben. Dann, wenn man zu Vipassana geht, alles geht sehr schnell. Und wenn man will den Bodhisattva Weg lernen mittels Zen oder diese Mahamudra, Dzogchen, was immer, wenn Konzentration gut ist, das ist die Grundlage. Ohne das, was für Zen, was für Dzogchen, geht nicht. Warum? Das haben wir gelernt, weil Sati Sampajanya ist die Voraussetzung. Und wenn Sati Sampajanya da ist, Objektivität kommt. Wenn Objektivität ist da, Leerheit ist klar. Und die Voraussetzung für Objektivität ist Sati Sampajanya. Und wie haben wir das übersetzt? Ohne Abneigung, ohne Zuneigung, unabhängig an nichts anhaften in der Welt. In der Welt, in den 5 Aggregaten, was das Ganze von unserer Erfahrung darstellt. Dann die kann man, die Aggregate, den Unterschied im Bodhisattva-Weg, dass diese Aggregate, alle diese Dharmas, ist nur konventionelle Realität. So, alles, was man nennen kann, ist nur konventionelle Realität. Und diese Sehweise ist natürlich sehr, sehr nützlich für Meditation. Weil so viele Leute bleiben stecken in Meditation, indem sie vorstellen, die Dharmas als etwas wahr Existierendes, etwas mit Substanz. Aber in Theravada wird es auch sehr klar, dass diese Dharmas sind keine Substanz. Die kommen zur Erscheinung durch bedingte Entstehung. Wenn sie kommen zur Erscheinung durch bedingte Entstehung, dann diese Philosophie, dass wir Herzsutra ist dann sehr, sehr klar. Kein Problem, kann man akzeptieren. Dann machen wir Pause 10 Minuten, dann rezitieren wir. Gibt es irgendwelche Fragen noch? Ich hätte noch eine. Kannst du das nochmal wiederholen? Das hatte ich vorhin nicht ganz verstanden, wie Kontinuität entsteht oder die Wahrnehmung von Kontinuität. Also dass ich mich an was erinnern kann, zum Beispiel, wenn der Geist irgendwie damit aufhört und nicht wiedergeboren wird. Weil es muss da, Kontinuität muss unbedingt da sein, sonst wir können nicht erinnern, also was passiert ist. Und jetzt, für die Buddhisten, Kontinuität ist auch bedingte Entstehung. Jetzt Frage ist, ob diese bedingte Entstehung braucht, ob diese Leerheit braucht etwas Existierendes oder braucht es nicht. Dann das sind verschiedene Richtungen im Buddhismus. So für Madhyamika, diese bedingte Entstehung braucht, die bedingte Entstehung ist Erklärung von sich selbst, von Kontinuität selbst. Und diese Kontinuität ist nichts anderes als Leerheit. Deswegen wir rezitieren, diese Körper und Leerheit sind nicht zwei andere Sachen. Körper eben ist Leerheit, Leerheit eben ist Körper. Jetzt nach Yogacara, diese Körper und so weiter, es hat Kontinuität, weil es basiert ist in Alaya, im Grundbewusstsein. Indem es basiert ist im Grundbewusstsein, wie ist es basiert im Grundbewusstsein? In Form von den Samen. Diese Samen im Grundbewusstsein dann erzeugen Körper und Körper wieder, Erfahrung von Körper wieder erzeugt die Samen. Indem wir an diese Körper anhaften, wir schaffen so wie Vasanas, diese Perfumation oder wie sagt man auf Deutsch? Und der Geist dann wiedergibt die Erfahrung, er sammelt und wiedergibt, sammelt und wiedergibt, sammelt und wiedergibt. Das ist Kontinuität. Dann in Theravada, wie wird Kontinuität erklärt? In den Suttas kommt es nicht, in Abhidhamma kommt es, diese Frage. Weil natürlich die anderen, die Hinduisten und so, haben die Buddhisten von Nihilismus. Ihr seid Nihilisten. Wenn kein Ich ist, wie kann Karma existieren? Und wie wird man durch Karma geboren? Natürlich, dann kommen sie mit Bhavanga. Bhavanga ist ist der Geist, das von einem Leben zu dem anderen Leben geht. Und wenn kein Objekt da ist, keine Farbe, kein Geistesobjekt, das erscheint, wenn wir in Tiefschlaf sind, wo ist der Geist? In Bhavanga. Und was ist Objekt der Bhavanga? Objekt der Bhavanga ist letzter Geistesprozess, letzte Straße des Geistes, bevor wir sterben. Deswegen in den buddhistischen Ländern dieser Sterbprozess ist so, so wichtig. Wenn jemand stirbt, das ist entscheidender Moment. Aber hier bei uns leider ist es nicht so ernst genommen, weil diese materialistische Einstellung zu der Sache. Also in den Theravada-Ländern, man spricht nicht von Antarabhava, Zwischenexistenz. Im nördlichen Buddhismus spricht man immer von Zwischenexistenz. Deswegen in China oder in Tibet, wenn jemand stirbt, machen sie siebenmal sieben Tage Zeremonien. Weil Maximum Zeit für diesen Zwischenzustand ist 49 Tage. Wird siebenmal sieben kalkuliert. Das ist in Ordnung. In alle glauben an diese Geister. In Sri Lanka, in Burma, so viele Leute sehen die Geister. Bei uns sieht man nicht so oft, weil die Menschen glauben, die Menschen sehen, was sie glauben. In Burma und so ist es ganz normal, dass sie Geister sehen und so. Das ist ganz normale. Wenn wir jetzt, ist sowieso Retreat zu Ende, ich kann auch eine schöne Geschichte erzählen. Als ich in Burma war, dann unsere Lehrer hat sich entschieden, nachdem er seine Bücher wurden anerkannt, wo er Mahasisayadu kritisiert, dann die Generalen haben ihn anerkannt, weil sie dachten, für Armee, Shamatha, Konzentration ist sehr gut. Dann jetzt Paul Sayadaw wird sehr berühmt und sehr hoch geschätzt, plötzlich. Und dann bekommt er große, diese höchste Staatsguru-Anerkennung und so weiter. Und dann natürlich hat er viel Einfluss, dann fängt er an, große Meditationshalle zu bauen. Weil er ist sehr große Mitgefühl. Obwohl er Arahat Weg geht, sein Mitgefühl ist viel, viel besser als viele, viele Bodhisattvas. Das heißt nicht, wenn man ein Arahat sein will, dass er nicht Mitgefühl hat, und wenn man sich Bodhisattva nennt, man hat Mitgefühl. Das sind nur Namen. Deswegen ich sage immer, an Namen soll man sich nicht verlassen. Dass man diese Robe trägt, heißt nicht, dass man Bodhisattva ist, und andere, der trägt indische Robe, ist ein Arahat oder will ein Arahat werden. Das ist Unsinn. Ja. Die Namen machen uns verwirrt, indem wir uns an Namen verlassen. So. Dann, Sie haben angefangen, diese große Meditationshalle zu bauen. Dann haben Sie eingeladen mit Bulldozer, diese große Bulldozer aus japanischen Kato. Machen Sie dieses Grundstück bereit. Dann diese Führer von diesem Kato-Bulldozer. Ein Tag, nachdem er ein paar Tage gearbeitet hat, er kommt zitternd und so. Und er sagt, jetzt, wenn ich kaputt diese große Baum gemacht habe, dann kam auf mich dieser Geist und ich arbeite nicht mehr. Entschuldigung, Guruji, und geht er weg. Dann, was passiert? Wo finden wir so in Burma sehr schwer zu finden, qualifizierte Bulldozer-Fahrer? Dann was wird gemacht? Dann alle Mönche sich sammeln auf dem Grundstück und dann machen wir Puja und rezitieren viele, viele Pirit, damit wir die Götter sänftigen, dann machen sie überall solche Bilder und Schmuck über die Bäume und so weiter. Und dann im letzten Ende, dann haben sie wieder einen anderen gefunden, in dem sie erklärt haben, jetzt alles ist okay, die Geister sind besänftigt und die Mönche haben so lange Zeit rezitiert und jetzt ist alles rein und die Gottheiten sind zufrieden und man kann weiterarbeiten, weil für Wohl der Menschen, dass sie haben Platz zu meditieren und so. Und dann haben sie einen gefunden und dann, er hat fortgesetzt. Der erste Fahrer, er kommt nie zurück, auch wenn sie ihn rufen. Viermal, bitte, bitte, machen Sie. Nein. Er hat so eine Angst, so, er will nicht diese Gelände betreten mehr. Naja. Waren Sie da dabei? Man sieht das, was man glaubt. Was man mit dem Geist unterschieden hat. Dann auf andere Weise ist unser Leben, moderne Welt, ist sehr arm geworden. Früher, die Menschen sahen so viele Sachen und haben sie gelebt mit so vielen Wesen. Wenn sie lesen die Suttas, so viele verschiedene Wesen werden aufgezählt, die mit den Menschen zusammen lebten. Sogar in Bibel wird auch die Menschen haben mit den Geistern gelebt, mit Göttern und so. Aber jetzt, wir sind viel ärmer geworden, indem wir glauben an diese materielle Vorstellung der Welt. Man sieht, was man glaubt. Und das ist wichtig zu verstehen. Eben durch diese Meditation wird es allmählich klar. Wie man den Geist programmiert hat, so wird man sehen. Wenn man Geist programmiert hat nach Yogacara, wird man nach Yogacara genau erleben. Wenn nach Theravada, wird man genau nach Theravada erleben. Wenn nach Sautrantika, wird man auch nach Sautrantika erleben. Alle diese Erfahrungen sind in der Tat authentisch. Deswegen, man darf nie sagen, das eine ist richtig, andere ist nicht richtig. Alle haben ihre Richtigkeit. Nur muss man wissen, wie man es ergänzt alles. Und das kann man nur machen, wenn man sich nicht an diese Unterscheidungen durch Worte, wenn man an sie nicht anhaftet. Deswegen die Suttanipata auch sagt, diese Ye Chaloke Samuti Panyatio Natte Upeti Vidru. Der Weise wird nie anhaften an die Konzepten und Konventionen, was die Menschen in der Welt halten für wahr. Er wird nie anhaften, aber das heißt nicht, er wird sie nicht akzeptieren. Damit er lebt, er muss sie akzeptieren, aber er nimmt sie nicht für wahr. Indem er sie nicht als etwas Festes nimmt, dann er kann sich selbst und den anderen helfen, nicht wahr? Okay, dann machen wir Pause, sonst kommen wir nie zu Ende heute. Dann morgen gehen wir über die Fragen. Okay?